Beşiktaş, ein Stadtteil von Istanbul. Demonstrationen gegen die Regierung. Will mir das eigentlich nur anschauen. Vor 35 Jahren habe ich in Haft gesessen, weil ich für Dinge gekämpft habe, für die die Menschen hier jetzt auch demonstrieren. Sie tragen Helme und Gasmasken, genau wie die Polizisten. Hinter denen stehen Wasserwerfer. Damals bin ich geflohen nach Deutschland. Wollte nun unbedingt hierher, um zu sehen, wie der Staat mit dem eigenen Volk umgeht. Ganzgallien, nein. Geschichten vom Widerstand. Ein Feature von Dieter Jandt. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Nehmen Sie sich Ihr Teil, sonst schämen Sie sich. Und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett. Anfang der Geschichte Meschet im Sauerland. Die örtlichen Pfarrer weigerten sich, ein Kind wie meine Schwester und mich zu taufen, weil unsere Mutter evangelisch war. Werner Pieper, seit mehr als 40 Jahren Verleger im subkulturellen Bereich. Er gab schon Bücher und Hefte im Medienexperiment Die grüne Kraft heraus, als es noch keine Grünen gab. Davor Dealer, Herumstreuner, Veranstalter von Konzerten mit Krautrock. Ungebrochen der Mann, ein Original. Er trägt langes, geflochtenes Haar, trampt, obwohl Jahrgang 1948, nach wie vor von A nach B und genießt ansonsten das Dasein im Odenwald. Das Querdenken ist ihm nicht in die Wiege, sondern auf die Schulbank gelegt worden. Ich bin dann in einer Dorfschule gewesen, das einzige evangelische Kind. Dienstags und freitags erste Stunde Religionsunterricht. Ich musste im Gang stehen draußen und der Pfarrer hat meinen Mitschülern erzählt, wenn ihr brav seid, kommt ihr ins Paradies. Der Do hat keine Chance. Andere Menschen wären in der Situation wahrscheinlich innerlich zerbrochen, weil ich hatte keine Freunde, bis ich 20 war. Ich war völlig auf mich allein gestellt. Aber ich habe mir offensichtlich damals schon gesagt, jetzt rutsch mir doch den Puckel runter. Ich mache jetzt das, was ich will. Und jahrelang dachte ich, ich bin dadurch gegen die anderen. Aber ich kann nur sagen, nee, ich war für mich. Mobbing als Urerlebnis. Widerstandsgeist entwickelt sich nicht zwingend daraus. Wenn man im Mief der 1950er Jahre aufwuchs und dann noch im tiefschwarzen Sauerland, wurde man Messdiener und hielt die Klappe. Oder eben nicht. Ich sehe eine Pflicht des Widerstandes. Ich glaube, dies ist die höchste menschliche Pflicht. Wir dürfen nicht akzeptieren, was wir als Unrecht betrachten, schrieb der spätere Anthropologe und Psychoanalytiker Ernst Bornemann in den von Werner Pieper zusammengetragenen Schriften »Widersteh dich, das Buch der Handlungen«. Schon 1930 sorgte Bornemann als Mitglied des Sozialistischen Schülerbundes wegen eines politisch anstößigen Aufsatzes für einen handfesten Schulskandal. Werner Pieper tat es ihm später nach. Man ist, was man ist, nicht durch den inneren Wert. Den kriegt man gratis, wenn man Straßenkreuzer fährt. Man tut, was man tut, nur aus dem Selbsterhaltungstrieb. Denn man hat sich nur selber lieb. Ich habe 1965 mittlere Reife gemacht, hatte damals schon eine Schülerzeitung seit 2 Jahren am Laufen. Und so wurde im August 65 die Schülerzeitung gedruckt mit meinem Beitrag unter dem Motto, hey, hier gibt es das Wirtschaftswunder. Wir sollten doch die Größe haben, unsere Schwestern und Brüder jenseits des Eisernen Vorhangs zu akzeptieren, dass sie die DDR sind. Vor allem die Springerpresse beharrte damals noch auf dem Begriff Ostzone. Diese Zeitung wurde vom Direktor der Schule eigenhändig von jedem Schüler eingesammelt und auf dem Schulhof verbrannt, weil 1965 durfte man in einer Schülerzeitung DDR nicht ohne Anführungszeichen schreiben. Heute habe ich manchmal den Gedanken, dass ich wahrscheinlich nicht Schreiber und Verleger geworden wäre, wenn ich nicht gleich damals schon eine Verbrennung erlebt hätte. Das war ja eine Bestätigung. Ich muss ja irgendwas richtig machen. Wenn diese Arschlöcher von Nazi-Lehrern sich aufregen, dann muss ich ja irgendwas richtig machen. Kann mangelnde Anpassung an ein gegebenes Gesellschaftssystem unter Umständen nicht auch ein Indiz dafür sein, dass der Anpassungsunwille gesund und die Anpassung fordernde Gesellschaft krank ist? Ernst Bornemann. Gehen Sie mit der Konjunktur. Ich wurde dann Monate nach dieser Zeitungsverbrennung vom Verfassungsschutz aus meiner Dienststelle, also ich war angehender Hotelkaufmann, aber eigentlich machte ich eine Kochlehre. Ich wurde in Kochkluft aus der Küche für Stunden abgeführt und verhört, weil ich, und das war natürlich extrem verdächtig, ich hatte auch eine Brieffreundin in Quedlinburg in der DDR und die hat mir manchmal die Zeitschrift der Eulenspiegel geschickt und sie hat von mir die Bravo im Tausch gekriegt. Und das reichte schon, dass der Verfassungsschutz einen stundenlang verhört hat. Wie paranoid müssen diese Menschen gewesen sein? Schlüsselerlebnis für seine Protesthaltung war die westdeutsche Prozesskette gegen die Auschwitz-Mörder, deren Sadismus ihn entsetzt hat. Aus einer Biografie von Marco Carini über Fritz Teufel, Student und Kommunarde, später im Untergrund. Teufel wurde oft als Politclown bezeichnet, weil es ihm immer wieder gelang, Autoritäten vorzuführen und lächerlich zu machen. Dabei war es ihm verdammt ernst. Das Schlimmste aber war, dass die Richter und Angeklagten verblüffend ähnlich waren und dass die unheimlich höflich und verständnisvoll miteinander umgegangen sind. Der Taxi im Platz, grauer Asphalt, gleich daneben der Gesi-Park mit grünem Rasen und lichtem Baumbestand. Habe mich nur 100 Meter entfernt in einem kleinen Hotel einquartiert. Nun sitze ich in einem Café in einer der vielen Seitenstraßen. Manchmal, wenn es zu Demonstrationen kommt, verfolgt die Polizei die Protestler bis hierher und attackiert sie mit Tränengas. Sogar Gäste, die mit nichts was zu tun haben. Studenten hocken beisammen und diskutieren. Sie wirken sehr ernsthaft in der Erwartung dessen, was morgen passieren wird. Für sie ist das nicht einfach nur eine Demo. Da liegt was in der Luft. Gehe zurück zum Hotel. Sicherheitskräfte beginnen den Taxiplatz weiträumig abzusperren. Stundenlang schallen die Rufe der Männer und das metallische Klacken zusammengesteckter Baugitter zum Zimmer herauf. Schlechter Schlaf. Als ich das erste Mal in Brockdorf war, da hat mich das unglaublich beeindruckt, wie der Polizeieinsatz da lief. Also mit Polizeipferden auf dieser Wiese, die dann später der Bauplatz fürs Atomkraftwerk Brockdorf werden sollte, stand in einem Talar in Gasschwaden ein Pastor. Wolfgang Ehmke, seit vielen Jahren Pressesprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg mit seinem Urerlebnis von 1976. Es war eher so, dass mich solche Bilder eher stimuliert haben, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und selber dann natürlich mit der Standortentscheidung Gorleben. Ich bin da teilweise groß geworden in dem Dorf, weil mein Großvater, der dort Dorfschullehrer war, der galt da was im Dorf und dann musste man natürlich Flagge zeigen, das ist klar. Meine Eltern sind schon von Anfang an sehr konservativ gewesen, CDU-Wähler, und haben mit dem Widerstand am Anfang doch ein bisschen zwar geliebäugelt, aber so ihre Schwierigkeiten gehabt. Hans-Werner Zachow, Landwirt in Lüchow-Dannenberg. Auch er ist seit fast 40 Jahren in der Bürgerinitiative. Eigentlich ein umgänglicher Typ. Aber wenn jemand glaubt, unter seinem Acker ein Endlager einrichten zu müssen, kann Zachow massiv werden. Doch zunächst gilt es, mit diesen linken Städtern zurechtzukommen, die im Grunde dasselbe wollen. No Nukes. Wir waren akzeptiert, weil wir hier groß geworden sind und konnten auch vermitteln, warum junge Leute aus der Stadt hier kommen und vielleicht andere Aktionsformen vorgeschlagen haben als das, was man sich hier am Anfang traute. Der Staat reagiert mit Ignoranz. Er zieht sein Ding durch und schickt Bohrtrupps für Baugrunduntersuchungen los. Es soll bewiesen werden, was ohnehin beschlossen ist. Dass der Salzstock Gorleben sich als Endlager für Atommüll eignet. Allmählich raufen sich Linke, betroffene Landwirte und eigentlich brave Bürger aus der Region zusammen. Selbst Letzteren reißt angesichts der Unverfrorenheit des Staates die Hutschnur. Wenn aber Politiker penetrant an Volkes Willen vorbei agieren, setzt sich irgendwann der Bürger bockig auf den Boden. Das waren dann am Anfang Sitzblockaden und dann kam natürlich der ganz große Wurf, als die Bauern selber ein Depot umzingelt haben mit ihren Traktoren, um die Bohrfahrzeuge daran zu hindern, hier Flachbohrungen zu machen, seismische Untersuchungen zu machen im Raum Gorleben. Da gab es aus meiner Sicht so etwas wie die erste große Verbrüderung und Verschwesterung der unterschiedlichen Widerstandsgruppen hier im Wendland. Also der konservative Protest war viel entschlossener als wir, würde ich mal sagen. Kann ich mich noch gut daran erinnern, nachts ja losgefahren, sind ohne Licht bis nach Lüchow gefahren. Das heißt, in jedem Dorf war irgendein Einheimischer, der auf uns gewartet haben, mit der Taschenlampe vorwegging, damit es keiner merkt. Kurz vor Lüchow müssten wir dann auf die Straße. Und dann haben wir noch im Polizeifunk gehört, dass sie gesagt haben, was ist denn hier los, denn fahren auf einmal so viele Trecker. Ja, dann waren wir doch relativ schnell am Depot und haben es geschafft, die Fahrzeuge einzukreisen und sie auch ja, mehrere Tage, eine Woche lang festgehalten. Hat natürlich auch zum ersten Mal dazu geführt, dass wir dann zivilrechtlich rangekriegt worden sind und dann etwa 80.000 D-Mark Schadensersatz zahlen mussten. Ich habe einfach etwas gemacht, was zwar im Widerspruch zum Gängigen war, aber ich habe es ja gemacht, weil ich es für richtig hielt und nicht, weil es gegen das andere ist. Was hat Menschen wie den Bauern Hans-Werner Zachow oder den Querdenker Werner Pieper auf die Palme gebracht? Ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden? Der Drang, sich in der Gesellschaft wiederzufinden? In ihr leben zu können, ohne verstrahlt zu werden? Oder zu ersticken im Mief von 1000 Jahren? Ich denke heute, ich habe diese Gesellschaft ergänzt mit vielen Ideen. Wir haben unser eigenes Ding entwickelt. Weil haben die Beatles ihren Lärm gemacht, um die Eltern zu ärgern? Das wäre Widerstand gewesen. Aber das war es ja nicht. Wenn man den Widerstand konkret in die Praxis umsetzt, ist es ja eine Ergänzung des täglichen Lebens von allen. Wenn es keinen Widerstand gibt, gibt es auch keine Geschichte. Nur den steten Prozess in den inneren Niedergang der Gesellschaft. Widerstand wird immer unterdrückt, kriminalisiert und verfolgt. Denn er greift die Werte und Gesetze der Macht an. Aber ohne Widerstand gibt es keinen Fortschritt. Schrieb Inge Fied, früheres Mitglied der Roten Armee-Fraktion im Jahre 1996. Erster Mai, früher Morgen. Taksimplatz und Gezi-Park sind menschenleer. Übertragungswagen türkischer Sendeanstalten stehen aufgereiht. Polizeifahrzeuge, Wasserwerfer. In den Seitenstraßen Polizisten an den versperrten Zugängen. Diesmal ist es umgekehrt. Vor einem Jahr räumte die Polizei den Gezi-Park. Nun versuchen die Demonstranten, den Taksim-Platz zu besetzen. Doch die Polizei will das mit aller Macht verhindern. Busse und Bahnen bleiben in den Depots, damit die Menschen nicht herkommen können. Mache mich zu Fuß auf den Weg nach Beşiktaş. Dort soll die größte Kundgebung stattfinden. Gehe den steilen Berg zum Bosporus hinab. Möwen segeln zwischen den Häuserschluchten. Das von außen betrachtet es ja vielfach so aussieht, dass Whistleblower Widerständler sind und dass die auf Krawall gebürstet sind sozusagen. Aber aus meiner Sicht ist das ganz anders, sondern die meisten Whistleblower, mit denen ich geredet habe, sind eigentlich unheimlich loyal. Guido Strack vom Whistleblower-Netzwerk. Sodass ich das also gar nicht so sehr als Akt des Widerstands eigentlich erstmal sehe, sondern eher als Akt der Loyalität gegenüber der EU-Institution und auch gegenüber dem europäischen Steuerzahler, der ja letztlich derjenige ist, der das Ganze bezahlen muss. Guido Strack entdeckt 2002 als Beamter bei der EU-Kommission Unregelmäßigkeiten bei einem externen Vertragspartner. Ich habe zunächst mal intern, als das passierte und als ich davon mitbekam, teilweise wurde das auch von mir geheim gehalten, obwohl ich für das Projekt zuständig war, intern protestiert. Und das hat aber überhaupt nichts bewirkt und habe mich dann an Olaf gewendet, auch deswegen, weil das meine Verpflichtung war. Olaf ist die Europäische Behörde für Betrugsbekämpfung. Guido Strack, ein Familienvater mit Reihenhaus und aussichtsreicher Karriere vor Augen, lässt nicht locker. Die neuen Regelungen der Olaf fordern das ja von ihm. So gesehen kann er gar nicht anders. Naja, mein Chef sagte da zu mir zum Beispiel mal irgendwann, das sei Politik, ich solle mich da raushalten. Also das war nur so eine klare Warnung nochmal, die ich aber auch in den Wind geschlagen habe und trotzdem zu Olaf gegangen bin. Und bei Olaf hat man das Ganze einfach unter den Tisch gekehrt aus meiner Sicht. Der Mann gilt bald als Störenfried, als überkorrekter Typ, der sich gefälligst seinen eigentlichen Aufgaben widmen soll. Als er hartnäckig bleibt, wird er gemobbt. Das ging so weit, dass mein Chef mit meiner Gruppe, für die ich eigentlich zuständig war, Meetings machte, ohne dass ich davon wusste. Und es gab halt immer wieder klar zu verstehen, ich soll mich da raushalten. Und auf einmal hatte ich dann ein Büro, das über einer Rolltreppe lag, das die ganze Zeit nur schepperte. und wir als einzige Einheit dann auch von der Gesamteinheit getrennt wurden. Und auch im alltäglichen Verkehr bekam man das eigentlich deutlich zu spüren, dann, dass man irgendwo ausgegrenzt werden sollte. Guido Strack sitzt in den Räumen des Chaos Computer Club in Köln. Er spricht schnell. Man hat das Gefühl, dass er die Erlebnisse loswerden muss, immer und immer wieder. Er reicht Klagen ein, und so kommt der Fall an die Öffentlichkeit. Nicht zu seinem Nutzen. Und insoweit bin ich über die Geschichte depressiv geworden und bin dann früh pensioniert worden letztlich. Es gibt Tage, da ist er froh, wenn er überhaupt richtig auf die Beine kommt, schrieb die Süddeutsche Zeitung 2011. Seit mittlerweile 7 Jahren ist er arbeitsunfähig, seine Ehe ist zerbrochen, er nimmt Tabletten gegen die Depressionen. Doch die Medikamente wirken nicht gegen dieses Gefühl der Ohnmacht, von dem er heimgesucht wird. Wer anständig sein will, lautet Stracks Erfahrung, der wird fertig gemacht. Es sollte legitim sein, Unrecht aufzudecken. Es sollte legitim sein, dafür zu sorgen, dass demokratische Prozesse überhaupt stattfinden können. Denn in dem Moment, wo die Öffentlichkeit von bestimmten Dingen nichts weiß, kann ja Demokratie eigentlich nicht stattfinden im Sinne von Herrschaft des Volkes. Wenn das Volk nicht weiß, was los ist, kann es auch seine Herrschaft über Demokratie und parlamentarische Demokratie nicht ausüben. Guido Strack hat im Jahre 2006 ein Whistleblower-Netzwerk gegründet. Es soll Menschen, die Missstände aufdecken wollen, beraten. Manche laufen Gefahr, sich selbst zu verraten, wenn sie beispielsweise vom Arbeitsplatz aus ihr Wissen an die Öffentlichkeit geben. Whistleblower sind gefährdet. Sie haben übermächtige Gegner, die sich mit allen Mitteln zu wehren wissen. Die Bundesregierung hat ja die Abhöraffäre durch die NSA für erledigt erklärt. Die US-Dienste und die Regierung hätten alle wichtigen Fragen beantwortet. Die Amerikaner hätten auf deutschem Boden kein deutsches Recht gebrochen. Dass aber massenhaft Internetdaten abgesaugt wurden, ist keine Frage. Die NSA kann Milliarden von Menschen abhören und kaum jemand geht auf die Straße. Einige gehen ins Internet und setzen sich dort zur Wehr. Widerstand hat sich ins Netz verlagert, ins gallische Dorf 2.0. Edward Snowden, Bradley Manning, Julian Assange und unzählige Hacker. Sind sie Cyberrebellen oder einfach nur verantwortungsvolle Menschen? Internet hat halt den Vorteil, dass er im Prinzip ja jeder publizieren kann. Also dieser Aufwand, der früher bestand, irgendwie was drucken zu müssen und verteilen zu müssen, der ist ja heute in gewisser Weise weggefallen. Sie können im Prinzip jederzeit irgendwas publizieren im Internet. Und das macht natürlich das Internet auch zu einer guten Plattform, um sich zu vernetzen, wenn man eben nicht dem Mainstream folgt. Die Macht der sozialen Netzwerke. Wenn Tayyip Erdogan oder Wladimir Putin versuchen, Plattformen wie Twitter, Facebook oder YouTube zu blockieren, schaffen es die Netzaktivisten trotzdem, die Sperren zu umgehen. Da trifft sich der analoge Widerstand mit dem digitalen, wenn Regierungsgegner in Istanbul per iPhone in Windeseile eine Demonstration organisieren. Wenn auf der Hauptgeschäftsstraße, der Istiqlal, die Menschen bis nahe der Polizeiabsperrungen gemeinsam das Fasten brechen, spontan unterstützt von Restaurantbesitzern, so wird der digitale Widerstand nebenbei auch kreativ. Beşiktaş. Die Polizei hat einen Cordon auf der Hauptstraße gebildet. Ich schlüpfe hindurch. Auf dem Platz vor der Altstadt halten Tausende von Menschen ihre Maikundgebung ab. Sie skandieren Parolen, schwenken Fahnen. Sozialdemokraten, unterschiedliche kommunistische Gruppen, Anarchisten in schwarzer Kleidung. Ein Mann kniet am Boden und lockert Steine aus dem Pflaster. Die meisten Geschäfte haben die Rolltore heruntergelassen. Demonstranten mit Gasmasken, ebenso Journalisten in ihren gelben Westen mit der Aufschrift Press. Der Bürgermeister von Beşiktaş, ein Sozialdemokrat, eilt herbei, hält eine Rede, bekommt Beifall und geht wieder. Biber gazı, şopu sopası, bize sökme zoru baskısı. Direniyoruz, savaşıyoruz, yıkılacak sahip dikası. Wenn Widerstand kreativ ist, hat er die größte Anziehungskraft. Als Erdogan die Demonstranten als Çapulcu, als Plünderer bezeichnete, während er und seine Söhne in Korruptionsskandale verwickelt waren, skandierten die Menschen auf der Straße "Every day I'm Çapuling". Ja. Viele Aktionen während der Studentenunruhen in den 1960er Jahren waren Happenings, die die Staatsmacht vorführten. Die Auflage, für je 50 Demonstranten einen Ordner zu stellen, wird von den etwa 5000 Studenten karikiert, indem je 50 durch Armbinden gekennzeichnete Ordner einen Demonstranten begleiten, der sich durch ein großes Pappschild ausweist. Marco Carini in seiner Biografie über Fritz Teufel. Attentate mit Pudding oder Buttercremetorten waren besonders beliebt. Und das blieb so. Wenn Politiker mit Eiern und Tomaten beworfen werden, empfindet das Publikum das als sanfte Gewalt, die noch genehm ist. Der Spott gilt den Opfern. So bewarf Dieter Kunzelmann am 11. Oktober 1993 den Dienstwagen des damaligen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Eberhard Diepken, beim Spatenstich am Potsdamer Platz mit einem Ei, was die Beschädigung der Windschutzscheibe nach sich zog. Hierfür wurde er zu einer 5-monatigen Haftstrafe verurteilt. Die Berufungsverhandlung zu dieser Verurteilung fand im Dezember 1995 statt, zu welcher Eberhard Diepken auch als Zeuge geladen war. Mit den Worten »Frohe Ostern, du Weihnachtsmann« zerdrückte Kunzelmann während der Verhandlung auf dem Kopf Eberhard Diepkens ein Ei. Werner Pieper findet bis heute Spaß an Aktionen, gegen die die Autoritäten nicht wirklich etwas tun können, die provozieren und wachrütteln sollen. Ich habe mir von einer Freundin eine Burka ausgeliehen und bin einen Tag in einer Burka gekleidet durch Weinheim gelaufen. Ein Foto zeigt Pieper in einer Burka und mit gestrecktem Mittelfinger vor einem äußerst martialischen Kriegerdenkmal. Dieses Denkmal, das ist ein Nazi-Verherrlichungsdenkmal von 1936, was hier in Weinheim noch mitten in der Stadt steht. Und den wollte ich sowieso immer schon mal den Finger zeigen. Und das in der Burka, das fand ich irgendwie stimmig. Reaktion von über 60-Jährigen, ganz klar, der ist Al-Qaida persönlich. Also richtig Horrorblicke, die ich bekommen habe. Ich selber habe mich sehr wohl gefühlt in der Burka, weil man läuft völlig anonymisiert. Man wird nicht angesprochen, man hat seine Ruhe. Witzig war es, als ich in meinem Stammcafé saß und die Bedienung plötzlich vor mir stand und mich doch ein bisschen entgeistert anschaute. Und ich sagte dann nur, wie immer. Ich war ein Spießer, weil ich so viel Angst hatte. Jetzt bin ich schon seit 10 Jahren kein Spießer mehr, weil ich absolut keine Angst habe. Absolut keine. Und Spießigkeit kommt nur aus Ängstlichkeit. Der Kabarettist Wolfgang Neuss. Ja, und das hat er vorgelebt. Das hat er ja wirklich wunderbarst vorgelebt. Und ich hatte das große Vergnügen, ihn über ein paar Jahre quasi zu begleiten. Ich habe mir Ende der 70er Jahre mal Gedanken gemacht, wer war Ende der 60er Jahre für unsere Art der Kultur wichtig und ist verschwunden. Und das war Wolfgang Neuss. Mach mal mein Mikrofon an, da muss ich was sagen. Also das ist... da muss ich mal was sagen, Ritchie. Da würde ich doch empfehlen, den Bruder mal öffentlich zu umarmen. Warum? Das ist der eigentliche Intellektuelle in der Familie, das wissen wir doch. Ich habe gerade schon zu Frau Marx gesagt, ich bin ja gar kein Intellektueller, habe ich auch nie behauptet. Das weiß ich ja, aber wir wollen doch... Ich meine, ich habe das nicht so gemeint, wie ich das eben gesagt habe. Ich fasse es ja auch nicht als Beleidigung auf, wenn man mir sagt... Und Neuss... war ja ein so durchgeknallter Typ, hat gekifft wie ein Weltmeister, dass ich kaum mitkam. Und was mich sehr tief bewegt hat, vor einiger Zeit ein Interview mit Richard von Weizsäcker, mit dem Neuss ja mal eine TV-Sendung gemacht hat, wo er in der Talkshow Weizsäcker mitten ins Wort gefallen ist. Ritchie, du musst dafür sorgen, dass in diesem Land der Joint nie wieder ausgeht oder so in der Art. Richard von Weizsäcker erzählt 30 Jahre später, dass ihm nie ein authentischerer Mensch begegnet ist wie Wolfgang Neuss. Der hat ihn so tief beeindruckt. Aber warum hat so einer keine Angst mehr? Ich habe die Kontakte zur Familie gebrochen. Ich habe alle alten Kontakte zu was ich mal, ich war mal der beste Nachwuchskoch Nordhessens. Hat mich alles nicht mehr interessiert. Ich habe für mich bei einem Punkt Null angefangen. Und dann hat man nichts zu verlieren. Und dann verliert man die Angst, weil man hat ja auch kein Geld. Wenn ich nach England wollte für die Fähre, musste ich erstmal Blut spenden gehen, um mir die Fähre leisten zu können. Aber ich hatte nichts zu verlieren. Während heute die meisten Menschen glauben, sie hätten was zu verlieren und dadurch kommt die Angst. Naja, wir sind eigentlich den ganzen Tag kreativ tätig hier auf der Fläche. Ob es jetzt die Gestaltung der Pflanzkissen ist oder neue Aussaaten zu machen oder es werden Sitzgelegenheiten konstruiert oder irgendwas. Wir haben irgendeine technische Herausforderung, die gelöst werden muss mit wenig Geld. Dirk Kerstan, Gartenkoordinator. Urban Gardening in der Kölner Südstadt. Bürger beackern ein fast 10.000 Quadratmeter großes, braches Stück Land, mit dem die Stadt nichts anzufangen weiß. Ein Investor hatte sich seinerzeit verspekuliert. Dummerweise wurde das von Steuergeldern bezahlt, diese Veränderung der Fläche. Und das hat dazu geführt, dass man dann gesagt hat, gut, wir initiieren mal einen sogenannten Smart Mob, also über das Internet eine Spontandemonstration auszurufen. Da kamen dann an einem Sommerwochenende 2011 über 100 Leute zusammen und haben versucht, in dem brachen Boden ihre Topfpflanzen einzupflanzen. Und relativ schnell wurde klar, dass Medium urbaner Garten ein gutes Mittel ist, um relativ schnell eine sichtbare, positive Veränderung auf der Fläche herbeizuführen. Also es ist sehr, sehr viel einfacher, einen Garten mit vielen Leuten einzurichten, als, sag mal, ein sechsstöckiges Haus zu bauen. Freies städtisches Gärtnern wird populär im wahrsten Sinne des Wortes. Das Gelände ist rund um die Uhr geöffnet und allgemeingut. Hütten sind entstanden. Drüben steht ein Küchencontainer. Jemand hobelt Holz in einer kleinen Werkstatt. Dazwischen auf welligem Gelände Beete mit rund 150 Gemüse- und Kräuterarten. Menschen aus der Gegend wuseln herum. Eine Frau schiebt eine Schubkarre, während Autoverkehr rund um das Gelände brummt. Die freien Gärtner verstehen sich nicht nur als Begrüner, sondern auch als politische Bewegung, die einer Stadtplanung, welche auf den Bau von Einkaufszentren und Büroflächen fokussiert ist, etwas entgegensetzt. Es geht um den Versuch der Mitgestaltung. Da sind dann halt Menschen und haben sich zusammengefunden, die gesagt haben, ja, wir haben aber eine Idee, wie man diese Fläche, die in unserem Lebensumfeld sich befindet, so verändern können, dass möglichst viele daran sich beteiligen und Spaß daran haben, als wenn da nur ein Zaun rumgezogen ist und keiner kann da drauf. Insofern ist es eine Art Widerstand. Die Initiative Urban Gardening Neuland ist Teil des Netzwerkes Recht auf Stadt. Menschen beanspruchen Räume für sich, in denen sie wohnen. Sie entwickeln Konzepte abseits bürgerferner Großprojekte, von denen niemand etwas hat außer Spekulanten. Da wird das Schwert des Kapitals zur Pflugschar des freien Gärtners. Kommunalpolitiker aber ticken anders. Sie laden Gruppen von Finanzinvestoren ein und spazieren mit ihnen an lukrativen Baugrundstücken vorbei. Ständig kreist ein Polizeihubschrauber über dem Geschehen. Einige Vermummte postieren sich in geringem Abstand vor den Polizisten, schwenken rote Fahnen, zeigen den gestreckten Mittelfinger. Es ist klar, was passieren wird. Alle wissen es, auch die Zuschauer. Ein Demonstrant hat eine Erdogan-Maske übergestülpt. Er trägt einen Geldsack über der Schulter. Und dann fängt das an, auch sich so zu verändern, wie die Leute das wollen. Und es wird auch benutzt, ganz im Gegensatz zu solchen Aktionen wie die Umgestaltung des Rheinauhafens hier, wo auch hochwertige Wohnimmobilien und Bürobauten ganz stark das Profil der Stadt verändert haben. Die Bürger es aber kaum nutzen können, weil es an den Bürgern vorbei geplant und umgesetzt wurde. Die Autonomen beanspruchen öffentliche Räume wie selbstverständlich für sich. Sie richten mobile Volksküchen in Parks ein oder veranstalten Konzerte, ohne lange zu fragen. Der Raum, in dem ich lebe, gehört mir, also gestalte ich ihn. In der Kölner Stadtmitte hat Rolf Ketan-Tepel, Lebenskünstler und selbsternannter Landschaftsbeleber, schon vor Jahren gleich neben das Amtsgericht einen alten Schaustellerwagen gestellt, auf ein brachliegendes Gelände. Mittlerweile ist ein kleines Anwesen daraus geworden. Künstler wohnen dort, Handwerker. Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld machen die Bürger einmal pro Jahr das Viertel dicht, zum Nutzen der Bewohner. Wer sich das Recht auf Stadt nimmt, entzieht es denen, die von oben herab entscheiden. Die proklamieren jetzt im zweiten Jahr schon den Tag des guten Lebens hier in der Stadt. Da gibt es diesen englischen Ausdruck von Top-Down und Button-Up, also Button-Up von unten nach oben, wo das gesamte Stadtviertel autofrei gehalten wurde. Also es gab überall Parkverbote und die Anwohner konnten dort ihren Kaffeetisch, ihre Couch oder ihren Fernseher oder ihren Kicker rausstellen oder ihren Flohmarktstand. Und das gesamte Viertel war nur eine Fußgängerzone und wurde zu einem riesigen Marktplatz. So ist Kommune keine Worthülse. Sie wird als solche begriffen. Hamburg gilt als Zentrum der Bewegung Recht auf Stadt, die im Wesentlichen eins zum Ziel hat: Investoren raus, bezahlbaren Wohnraum her. Vergesellschaftung von Immobilien und eine demokratische Stadtplanung. Es soll Kommunalpolitiker geben, die Interesse an solch einer direkten Bürgerbeteiligung bekunden. Die Situation eskaliert. Die Polizei hat angefangen, Wasserwerfer einzusetzen. In zwei Seitenstraßen, die steil aufwärts führen, ist der Widerstand massiv. Demonstranten tragen Schutzschilder aus Sperrholz vor sich. Sie werfen mit Steinen. Polizisten schießen Tränengaskartuschen ab. Ich bleibe auf dem Mittelstreifen der breiten Hauptstraße. Viele Menschen stehen hier, um das Geschehen zu beobachten. Es ist fast wie bei einem Fußballspiel. Wenn die Demonstranten einen kleinen Sieg erringen, brandet Beifall auf. Wenn die Polizei attackiert, ertönen Buhrufe. Manchmal fliegen auch von dieser Seite aus Steine und Polizisten schießen kurze Salven mit Plastikmunition über die Köpfe der Zuschauer. Ich bin vom Trecker gezogen worden, ich bin inhaftiert worden, ich bin ID behandelt worden. Also das Typische, das Bild links, rechts, Fingerabdruck und Karteikarte und was so dazugehört. Gefesselt worden und weggetragen worden, geschubst, geschlagen und hab's aber Gott sei Dank immer geschafft, auch friedfertig zu bleiben und meine Wut entweder in mich hineinzufressen oder auch mal raus zu schreien. Das muss man dann ab und zu mal machen. Hans-Werner Zacho, der eigentlich den Trecker lieber dazu nutzt, seine Felder in Lüchow-Dannenberg zu bestellen. Hier hat jeder seine Prügel gekriegt und Tritte gekriegt. Vor allem, ja, das fand ich immer so, die verdeckten Tritte oder Stöße oder wenn der Schlagzeug andersrum gehalten wurde. Aber ich muss sagen, ich bin meistens ziemlich glimpflich aus solchen Situationen rausgekommen, weil ab dem Moment, wo ich dann die Pressearbeit für die Bürgerinitiative gemacht habe, war man auf einmal öffentliche Person. Und man merkt immer, wenn das Fernsehen oder der Rundfunk dabei waren, haben die sich eher zurückgehalten. Wolfgang Ehmke, Pressesprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Praktisch am Anfang wurde man ja konfrontiert mit der sogenannten eigenen Polizei. Und das sind eben Leute gewesen, die mit einem in der Schulklasse gewesen sind oder mit denen man Fußball gespielt hat. Und dieses Konzept hat man auch sehr schnell aufgegeben, weil die eigene Polizei hier nicht in der Lage war, uns wegzuräumen oder wegzubringen und es auch eigentlich nicht wollten. Wenn die Dorfpolizei nicht mag, nimmt man eben auswärtige Ordnungshüter. Das ist Taktik. Weltweit. Situation gehabt, wo wir mal ein Polizeiauto, also einen Mannschaftswagen, festgehalten haben als Bauern, weil sie ein Pärchen bedroht haben, mit der Waffe bedroht haben. Und das ist dann so ein bisschen eskaliert und wir haben dann diesen Bulli oder Mannschaftswagen umringt mit mehreren Bauern. Das führte natürlich dazu, dass laute Einheiten zusätzlich kamen. Und ich habe dann unseren, auf Deutsch gesagt, Dorfscheriff angerufen und gesagt, er möchte mal bitte vorbeikommen, ich habe hier eine Anzeige. Er ist auch gekommen und die Polizei hat sich auch nicht getraut, uns wegzubringen. Aber er hat die Personalien nicht bekommen. Dass man manchmal über den harten Polizeieinsatz politisiert wurde. Und das habe ich auch in vielen anderen Situationen, auch bei anderen Gelegenheiten, also Stuttgart 21, glaube ich, ist auch ein bisschen so gelaufen, dass man merkt, ein friedlicher Protest und dann gibt es eine ganz harte Polizeiaktion. Und das macht die Leute wach, dass sie sich fragen, warum zeigt der Staat diese Härte? Diese Nazis demonstrieren dafür, dass sie ein Jugendheim haben wollen, in dem nur, ich setze das jetzt mal in Anführungsstrichen, Deutsche zugelassen sind. Wenn wir heute die Flüchtlinge des Flüchtlingsmarschs von Straßburg nach Brüssel von der Polizei überfallen werden, verletzt werden, verhaftet werden in Luxemburg und in der Solidaritätsaktion anschließend Flüchtlinge in Hamburg von den Bullen zusammengeschlagen werden, dann ist das eine Situation, wo Leute etwas für tun müssen. Ein Wuppertaler Aktivist, der sich für eine menschenwürdige Behandlung von Asylsuchenden einsetzt. Aus Protest gegen die Abschottungspolitik der Europäischen Union riefen mehrere Flüchtlingsinitiativen zu einem Marsch von Straßburg nach Brüssel auf. Eine Aktion, die in den Medien kaum Erwähnung fand. Ebenso wenig wie das Vorgehen der Polizei. Selbst wenn das hier keine konkreten Folgen hat und man jetzt hier den Hamburger Innensenator nicht zur Rechenschaft ziehen kann, es müssen aber Leute darüber informieren, Solidarität zeigen. Und wenn man derjenige ist oder diejenige ist, die da in der Position ist, dann muss man das halt tun. Und wenn man das Gefühl hat, es müsste jemand tun, man könnte es tun und man tut es nicht, dann fällt es am nächsten Morgen schwer, in den Spiegel zu gucken. Die Polizei drängt die Demonstranten den Berg hinauf. Die werfen weiter Steine. Als ich in eine schmale Seitengasse ausweiche, verlagert sich das Geschehen plötzlich dorthin. Dichte Nebel von Tränengas schweben über dem Straßenpflaster. Mir wird schwindelig. Ich muss husten und verspüre Brechreiz. Setze mich neben einen alten Mann, dem es noch schlechter geht. Hilfesuchend schaut er mich mit geröteten Augen an. Plötzlich taucht ein junger Mann vor mir auf. Er schreit, ich solle die Augen schließen und sprüht mir Maloxan zum Schutz gegen Tränengas ins Gesicht. Dann kümmert er sich um den alten Mann. Glücklich sein heißt, ohne Schrecken seiner selbst inne zu werden. Das ist ein Satz von Walter Benjamin, der so für mich als Leitbild gilt. Der Mann hat sich schon zu Zeiten engagiert, als die Westdeutsche Linke sich in unzählige K-Gruppen teilte und sich gegenseitig zerlegte, als es in den Großstädten noch Marx-Engels-Zentren gab und einen heißen Herbst. Das ganze Spektrum an Themen, was es gegeben hat, von Anti-AKW über die Situation der Gefangenen, der militanten Gefangenen aus der RAF und den revolutionären Zellen bis hin zu, ja, eben auch noch Nachwehen des Vietnamkriegs und was weiß ich, das war IRA in Irland, das waren alles Themen, die damals auch die Schüler und Studenten immer noch sehr im Alltag interessiert haben. Wenn man sich die lange und düstere Geschichte der Menschheit ansieht, entdeckt man, dass mehr scheußliche Verbrechen im Namen des Gehorsams begangen worden sind, als im Rahmen der Rebellion. See Peace Know, englischer Wissenschaftler und Schriftsteller. Für mich geht es darum zu sehen, dass andere Leute in einer schlechten Situation sind oder leiden und das nicht hinnehmen zu können, sondern das Gefühl zu haben, man müsse irgendwas tun, um diese Situation, in der sich die Leute befinden, zu verändern. Das Ding ist 181 Meter hoch, ja, ist schon höher als der Kölner Dom. Und da wurde schon einiges an Zement und Erde verarbeitet, können Sie mir glauben, ja. Also wie gesagt, das ist ein Hammer, aber ja, nichtsdestotrotz, wir sind immer noch hier. Ja. Matthias Langhoff unter dem mächtigen Kühlturm des Energieriesen Steag, mitten in der Industrielandschaft im Norden von Duisburg. Hier betreibt der Einzelkämpfer sein Fischrestaurant Walsumer Hof. Ein breites, urtümliches Gemäuer, aber unter dem Turm wie ein Lego-Häuschen wirkend. Im Rücken der Deich, dahinter fließt der Rhein gen Holland. Eigentlich hätte das Restaurant schon längst nicht mehr hier sein sollen. Schon als der Kühlturm gebaut wurde, galt Langhoff als Störfaktor. Die Art und Weise, wie man damals mit uns umgegangen ist und was man uns erzählt hat und was im Endeffekt dabei rumgekommen ist, dass man von 100 Lkw sprach und das waren ja 500, 600 am Tag, die uns hier die Straßen blockiert haben. Und also es war also unmenschlich, also es war wirklich nicht schön. Das war keine gute Art, nein. Damals zog der Energieriese alle Register, um Langhoff zu vergraulen. Aber seitdem weiß ich, in welchem Land ich lebe, also ganz mies. Also ich meine, in Bolivien werden vielleicht die Leute umgebracht oder irgendwie sowas, wenn irgendwelche Energiekonzerne ein Stück Land brauchen. Und hier macht man das hier auf einer ganz dreckigen Art und Weise. Kann ich gar nicht, möchte ich gar nicht drüber sprechen, möchte ich auch nicht. Nee. Der Mann hält sich wacker. Er beweist Ausdauer, weil er gar nicht anders kann. Seine Familie betreibt das Restaurant in der 10. Generation. Seit damals, als es noch in ein Dorf eingebettet war, mit Bauern, Fischern und Steigern von der nahen Schachtanlage. Ich hätte erstmal keine Alternative, wo sollte ich hingehen? Und zweitens ist es auch so, das haben unsere Urgroßeltern aufgebaut. Wir haben auch innerhalb der Familie öfter darüber gesprochen. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Eltern und auch Urgroßeltern. Und es war halt klar, dass wir hier bleiben dann. Ja. Egal, und wenn wir Kapeister gehen, aber dann gehen wir erhobenen Hauptes. Ja. Mittlerweile hat das Restaurant Kultstatus. Touristen kommen her, um das seltsame Ambiente zu bestaunen. Einmal unter dem riesigen Kühlturm Fisch zu essen und sich von Langhoff, den sie den Asterix vom Niederrhein nennen, per Handschlag begrüßen zu lassen. So wie es aussieht, hat er das Problem erst einmal ausgesessen. Der Energieriese gibt Ruhe. Wir haben so viel Geld verloren und auch wieder so viel Geld reingesteckt, dass wir, wie gesagt, wenn es irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, aus irgendwelchen Gründen, dann haben wir halt Pech gehabt. Aber ich kann dann immer noch morgens im Spiegel gucken, wenn ich mich mal rasiere, da ich dann sage, okay, du hast alles gegeben. Ist so, ja. Einige junge Leute stehen schutzlos in Hauseingängen. Polizisten verprügeln sie mit Schlagstöcken. Dann führen sie sie ab. Dennoch rufen die Festgenommenen weiter Parolen. Bewundere ihren Mut. Wenig später etwas Seltsames. Nach Stunden heftiger Kämpfe haben sich die Polizisten auf dem Grünstreifen zur Mittagspause niedergelassen. Nur 50 Meter entfernt liegen Demonstranten im Gras in der Sonne. Wir haben Blockaden gemacht, aber klar war, sie sollten gewaltfrei sein. 1967 Prügel Perser beim Besuch des Schahs. 2010 Wassermarsch zu Stuttgart 21. 2013 Tränengas in Istanbul. Wie kann sich jemand zurücknehmen, wenn er ständig Gewalt zu spüren bekommt? Was macht das mit ihm? Kraft kommt nicht aus körperlichen Fähigkeiten. Sie entspringt einem unbeugsamen Willen. Wusste Mahatma Gandhi. Jahrzehntelang begehrte Gandhi gegen die britische Kolonialmacht auf. Penetrant friedlich gegen alle Gewalt der fremden Staatsmacht, die umso wütender und gleichfalls hilfloser wurde. Rosa Parks setzte sich im Autobus auf einen Platz, der nur für Weiße war, und ließ sich von dort auch nicht vertreiben. Ziviler Ungehorsam, der die amerikanische Bürgerrechtsbewegung auslöste. Als Rosa Parks verhaftet wurde, rief Martin Luther King zum Busboykott auf. Zum ersten Mal hatte ich erlebt, dass Hunderte von Menschen sich mit Gitarre spielenden Gammlern solidarisierten und dass es nur eines banalen Anlasses bedarf, Ruhe und Ordnung schnell in prächtiges Chaos umschlagen zu lassen. Der spätere Kommunade Dieter Kunzelmann zu den Schwabinger Krawallen 1962. Die Polizei ging in München gegen Straßenmusiker und Clochards vor. Und plötzlich kam es tagelang zu handfesten Auseinandersetzungen mit den Jugendlichen der Stadt. Wenige Jahre später radikalisierten sich nach dem Tod von Benno Ohnesorg und dem Attentat auf Rudi Dutschke Teile der Studentenbewegung. Die Kaufhausbrände in Frankfurt waren eine Antwort auf die Bombardierung Nordvietnams mit Napalm. Wenn man für etwas Gutes wie den Frieden in Vietnam in den 60er Jahren demonstriert und dann kommt ein Polizist mit Tränengas und Knüppel, dann kann es gut sein, dass man zurückschlägt. Damit ist niemand in Vietnam geholfen. Ich definiere mich an dem, dem ich widerstehe. Damit werde ich letztendlich zu dem, dem ich widerstehe, wenn auch eventuell in anderer Form auf der anderen Seite der Polarität, wie die zwei Seiten einer Münze eben Teil und Ausdruck derselben Münze sind. Der Mediziner und Psychotherapeut Karl Geck. Auch Fritz Teufel griff zur Pistole. 1982 saß er während einer Talkshow dem damaligen Finanzminister Hans Matthöfer gegenüber. Der Pianist der Sendung erinnert sich. Da holt plötzlich der Teufel eine Pistole raus. Im selben Augenblick stürzen von überall her NP-bewährte Polizisten ins Studio. Die sah man nicht, aber das ganze Studio lag flach und ich lag hinterm Piano. Machen Sie mich doch auch mal nass. Ich möchte auch was dazu sagen, Herr Teufel. Nicht? Aber ordentlich. Das ist nicht toll, das Ding. Darf ich mal... Oh. Es war zwar nur eine Wasserpistole, nur wussten das die Polizisten nicht. Die standen da mit der MP im Anschlag und alle dachten, jetzt ist es aus. Teufel drückte ab und Matthöfer hatte einen riesigen blauen Tintenfleck auf seinem Hemd. Der hat eine ganze Minute gebraucht, bis er seinerseits dem Teufel seinen Wein übern Pulli schüttete. Da schaute endlich der Matthöfer an sich herab und da war gar kein Fleck mehr. Der Teufel hatte Zaubertinte genommen. Was aber wurde aus denen, die den Glauben verloren an Gerechtigkeit, an Solidarität? Die zusehen mussten, wie die innere Überzeugung, die Begeisterung, die Aufbruchsstimmung zerbröselten und alles in einen Brei von Kritiklosigkeit verlief. Verbitterung habe ich abgelegt, als ich 20 war, weil wenn man gute Freunde hat und weiß, man tut das, was einem möglich ist, dann kann es zwar mal zwischendurch eine Enttäuschung geben, aber eine Verbitterung überhaupt nicht. Also es ist eine ganz große Verbitterung hier. Aber durch den fantasievollen Protest haben wir es, glaube ich, immer wieder aufgefangen, dass die Leute nicht aus ihrer Verbitterung heraus sagen, also jetzt bei der nächsten Demonstration, da stellen wir die finale Frage. Ja? Also es gab hier nie eine Schlacht um Gorleben in dem Sinne, dass man sagt, das ist die letzte große Aktion, entweder oder, sondern wir haben immer so ein Weiter-so drauf. Ich gerate immer wieder in den Kreis von Sieg und Niederlage, Triumph und Demütigung. Wo im Sieg der Keim der nächsten Niederlage und in der Demütigung die Hoffnung auf den nächsten Triumph enthalten ist. Karl Geck. Widerstand ist also für mich Ausdruck einer Welt, die im Ganzen trotz aller scheinbaren Entwicklung, allen Fortschritts und allen Wandels statisch ist und nicht merkt, dass sie einem illusionären Selbstbetrug aufsitzt. Momente der Verbitterung hat jeder, der politisch aktiv ist, tausendfach. Und wenn sowas passiert wie heute in Luxemburg, ist das ein extrem bitterer Moment mitzubekommen, dass die Leute dort bei ihrem legitimen und friedlichen Protest zusammengeschlagen werden. Und das hat man tausendfach, also das kann man ja gar nicht zählen. Aber das sind keine Momente, in denen man denkt, oder ich jedenfalls denken würde, die ganze Geschichte sei sinnlos. Am Abend zurück zum Taksimplatz, der immer noch abgesperrt und menschenleer ist. Die Demokratie schweigt über grauem Asphalt. Sie ist gezwungen zu schweigen. In der Nacht fahren die Polizeibusse zurück in die Kasernen. Die Absperrungen werden abgebaut, ständiges Hupen, Rufe, wieder schlechter Schlaf, Gewaltfantasien. Am nächsten Morgen ist der Taksimplatz belebt, wie zuvor, als sei nichts geschehen. Beim nächsten Mal werde ich mir einen Helm besorgen und eine Gasmaske. Und die Frage ist nicht, ob ich das so wollte. Früher haben viele Leute schon tatsächlich eigentlich damit gerechnet, dass man jederzeit gewinnen kann. Es gab ja als ich jung war, schon Leute, die das Fell des Bären ja schon jeden Abend in der Kneipe verteilt haben. Die verschiedenen K-Gruppen haben ja im Prinzip schon über Konzepte nach der Revolution diskutiert und sich darüber entzweit. Das ist sicherlich für Leute, die heute jung sind, gar nicht mehr vorstellbar, dass man agiert in dem Gefühl, man sei kurz davor zu gewinnen. Wann war am Ende wirklich so etwas wie Freude? Spürte sie Fritz Teufel, als er, der schon einmal 5 Jahre in Haft gesessen hatte, nach endlosen Verhandlungen das Gericht düpierte, indem er ein Alibi und ein sogenanntes Belibi vorwies? Er konnte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Fritz Teufel hat sich als Staatsanwalt verkleidet. Das volle Haar ist bis auf einen kurzen Kranz abrasiert, der von einer blauen Ballonmütze bedeckt ist, die von Teufel aber immer wieder gelüftet wird. Sein Körper steckt in einem dunklen Anzug und einem gestärkten weißen Hemd, das von einer Fliege purpurrot wie die Roben der Bundesanwälte verziert wird. In Gorleben nährt man sich von kleinen Siegen in einem Kampf, der noch Jahrzehnte dauern kann. Man werkelt an Betonpyramiden, steckt Mitstreiter hinein und stellt sie auf die Gleise, damit der Castortransport nicht weiterkommt. Diese Pyramiden sind mit, wie man so schön sagt, Engineering und Bauernschleue gebaut worden, sodass es kaum möglich war, die schnell wieder zu beseitigen. Wir haben so einen Mechanismus gehabt, dass man also die Leute nicht aus der Pyramide rauskriegen konnte, weil sie sonst die Arme abgeschert bekommen haben. Sie sind aus unterschiedlichen Materialien gebaut, sodass alle möglichen Flexe, Hammer oder sonst was eingesetzt wurden, kaputt gegangen sind. Die Bauernschaft steht mit verschränkten Armen daneben und schaut grinsend zu, wie sich die Staatsmacht abarbeitet. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das erste Mal kam extra ein bayerisches Spezialteam. Die waren sehr zuversichtlich, haben gesagt, na Mai, in einer halben Stunde haben wir das jetzt auseinander. Und nach einem Tag und allen Geräten, die kaputt gegangen sind und mehreren Notstromaggregaten, die kaputt gegangen, kam er irgendwann an, hat uns auf die Schulter geklopft und gesagt, Mai, das ist eine gute Arbeit. Und hat gesagt, dass er das jetzt aufgibt. Ganz Gallien? Nein. Geschichten vom Widerstand. Ein Feature von Dieter Jandt. Es sprachen Daniel Berger, Martin Bross, Ulrich Marx und Justine Hauer. Ton und Technik Gunter Rose und Kiwi Hornung. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.